Abschnitt 6 aus Miniaturen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Miniaturen von Karl Hauptmann. Sommerglut. Die Sonne brannte mit heißen, bleichen Strahlen und senkte fast den Staub. Das Dorf, das in Busch und Hecken vergraben lag, rührte kein Lüftchen. Unbeweglich hing ums alte Giebeldach der Wildrosenzweig und lag der Schatten der mächtigen Pappel am großen, runden Holztor mitten hinein in den Bauernhof. Unbeweglich fast kroch aus dem Schlote auf dem niedersinkenden Dache der Dorfschmiede der Rauch und konnte nicht Flügel nehmen, nur lasten und brüten wie im Schlafe und Traume. Die Zeit stand still. Die Dinge standen still. Im Dorfbach das Flüstern war wie eine eben verhallende Weise. Man sah keinen Vogel fliegen und sah nicht, dass die Welle noch vorwärts ran. Ein feines Blinken über einem Steinsturz. Da gab es ein Aufflüstern und ein gelindes Zerschäumen. Das Leben stand still im Dorfe, weil es Sommersonntag war und der Bauer in der großen, kühlen Eckstube in reinen Hemdsärmeln gegen das Fenster saß. Kinder saßen im Baumschatten und schliefen. Die Mägde steckten oben in den Giebelkammern, lachten und kicherten zusammen, prüften wechselseitig ihren Sonntagsstaat und wischten sich mit der Hand die Schweißtropfen aus Stirn und Augen. Auch der alte Pfarrer saß im Dunkeln in seinem Arbeitszimmer und versuchte, sich abzukühlen. Er hatte die Vorhänge niedergelassen und nur ein Strahl tanzender Sonnenstäubchen quoll in den Raum, der auf die aufgeschlagene Bibel und die Predigtblätter vom Morgen fiel. Ein älterer Herr, der alte Pfarrer. Er war schon lange im Dorfe und kannte seine Pfarrkinder fast einen jeden beim Vornamen. Denn sie waren einmal alle unter ihm Kinder gewesen und hatten sozusagen aus seiner Hand in feierlichem Frühlingsgange das Osterbrot der Menschenbruderschaft genossen und ihm in heimlichem Erbeben ins ruhige, helle Auge gesehen. Er kannte einen jeden und wusste auch, wie er die Bruderliebe pflegte oder ob noch der alte, raue, einsiedlerische Adam in ihm steckte. Der Pfarrer hatte sich jetzt in seinen Arbeitsstuhl zurückgelehnt, nachdem er noch einmal versucht hatte, in die Blätter eines Buches zu blicken und war eingeschlafen. Noch dazu, dass ihn dann in seine Träume einige Fliegen störend ansummten und ein Sonnenfleck ihm in seine dünnen weißen Haare glitt, der ihn störte, dass er sich nach der anderen Seite zu drehen versuchte. Es war Totenruhe auch im Pfarrhaus. Die Zeit stand still. Die Dinge brüteten wie im Traume. Die Sonnenstäubchen allein, die einen Augenblick in die silbrigen Strähne des Pfarrherrn gefallen waren, schienen sich zu freuen. Es war ein Sonntagnachmittag und eine Pfarrfrau, die sich mit Stricknadeln klingend in der Arbeitsstube zu tun gemacht, gab es nicht mehr. Denn die Pfarrfrau war tot. Die Pfarrtochter lebte mit dem Pfarrherrn einsam im großen Dorfpfarrhause, das von der Dorfstraße zurück in viel Rosen eingehegt im Garten lag. Jasminen und Rosen hingen auch um die große Laube. Aber die Laube war leer. Eine Grasmücke versuchte ihren tirillierenden Singsang ein paar Mal. Sie versuchte und war dann wohl auch wieder eingeschlafen, wie der Pfarrherr oben. Vor dem Schlafenden auf dem Schreibtisch hob sich aus dem Dunkel eine blumige, goldrandige Tasse, die jetzt im Lichte schimmerte. Die Pfarrtochter hatte sie dem ehrwürdigen Alten noch säuberlich selbst ins Zimmer getragen, schlank und jung wie sie war, eine dunkelpfirsichweiche Pfarrtochter mit einer Stimme wie ein scheues Flüstern heute am brüteten Sonnentage. Mit Händen wie zwei Blumen hielt sie die blinkende Silberscheibe mit der goldrandigen Schale, in der der Sonnenstrahl im Braungolde des Trankes sich brach, dass ein springender, braungoldener Fleck an der Decke zu zittern begann. Der alte Herr hatte ihre Pfirsichwange sanft gestreichelt und war ihr über den Scheitel gefahren, der dunkel wie Ebenholz blinkte, und hatte einen der langen Zöpfe eine Weile sanft gehalten, die die Pfarrtochter immer im Nacken trug. Sanft und still wusste sie nicht viel zu sagen, wenn sie vor dem Alten stand, obgleich eine kleine Stumpfnase ein wenig spöttisch in die Höhe stand, wie recht vom Frühlingswind umfächelt. Denn sie war ein Spätkind, und der Pfarrherr konnte den Jahren nach auch des Pfarrfräuleins Großvater sein, obgleich er nur der Vater war. Das Pfarrfräulein stand in hellem Leinen mit roten Punkten im weißen Grunde. Weil die Sonne einen Streif auf sie warf, hatte der alte Herr sie mit Wohlgefallen angeblickt und die Frische ihres Sommerkleides gerühmt. Und dann hatte die Junge mit feinen roten Lippen nur gezuckt und gelächelt. Frische Zähne wie Perlen hatten einen Augenblick aus den glänzenden Lippenrändern hervorgeblinkt. Sie hatte die roten Kirschlein von Lippen auf ihres alten Vaters runzelige Stirn gepresst, dass er es kühl gefühlt hatte, und nun schlief der alte Pfarrherr vor seiner leeren Goldtasse und alles spann, wie im Traume. Auch die Fliegen an der Wand waren eingeschlafen. Und die Köchin draußen, die am reinen Küchentisch saß und sich Wollknäuel in allerlei Farben hingebreitet hatte, um endlich sich zu versehen, weil es in dem großen Pfarrhause die Woche genug Arbeit gab, hatte sich dann über den Tisch gelümmelt und schnarchte weil sie mit dem Munde auf ihren Ärmel geraten war und sie schwer Atem fand in solcher Lage. Das Küchenfenster lag im Baumschatten und kein Laut regte sich in der tiefsten Sommerlast. Die junge Pfarrtochter saß jetzt draußen am Weidenteich. Hinter Dorfhügeln, von Weizenfeldern umstanden und dem Blicke verborgen, lag die stille, kleine, kühle Seele von Teich mit ihrem regen Gewimmel. Fliegen und Mücken spielten darüber und tupften Kreise dort, wo die Sonne hineinschien, und Sonnennetze tändelten am flachen Wasserrande. Die Schlanke hatte eine Wärme im Blut, dass ihr heimlich Wellen in die Augen traten, und sie sich erhob, um sich tiefer unter eine alte Erle zu setzen, die dicht stand, halb im Teiche wie eine Schwärze lag, dass sie es kühl anwehte. Die Junge hing am alten Pfarrherrn, und sie hatte Gedanken in dem Sinne von allerhand Sünden. Weil der alte Pfarrherr ein sehr ernster und mahnender Mann war und oft von Sünden sprach. Auch am Morgen in der Kirche hatte er gegen die Fleischeslust gemahnt und vom Teufelsspuk der Sinnenfreundin streng gesprochen. Solche Gedanken kamen auch auf in der Pfarrtochter, die ein sehr einsames Kind war. Sie hatte lange gesessen und nicht gelächelt, auch wie ein Grünfrosch am Ufer einen seltsamen Sprung ins Wasser tat. Eher erschrocken war sie, weil in der toten Stille in dem Weidenteich ein Huschen auflebte und an allen Ecken ein Blinken fortrann, dass sich lange noch ihre weichen jungen Hände nicht rührten, die mechanisch und schläfrig an den Schuhbändern genestelt und sie langsam gelöst hatten. Draußen über dem Weizenfelde erhoben Krähen ein Geschrei. Der Laut klang grell und störte die Flimmerlüfte, die über die Weizenähren hinflossen, und störte die junge Dunkele, die sich eilig aus ihrem Schuwer glößte und aufsprang, um mit rosigen Füßchen ein Stück Wegs in die Sonne zurückzugehen, dem Dorfe zu. Aber das Dorf lag fern in tiefem, brütenden Sommersonntagsfrieden, und die Krähen verschwammen zum nahen Walde. Da nahmen des Pfarrfräuleins Gedanken eine ganz andere Richtung. Wie sie so hinschritt, schien sie sich nicht zu kennen. Die Steine am Wege drückten ihre kleinen Füße ein wenig wund, und wie sie am Teiche neu angekommen, wo noch ein loses Spitzenhängchen lag und daneben ihre kleinen Schuhe mit roten Bändern, lockte sie die kühle Flut zu sich. Sie lachte mit ihren feinen Lippen und einen Augenblick schimmerten die schönen Perlen aus ihrem Munde. Dass es Sünden gab, hatte sie jetzt ganz vergessen. Es schien ihr wie im Paradiese, so schimmerte die Welt. Weiße Wolken zogen am Himmel wie helle Kühe in ruhigem Glanze. Die Weiden warfen Schatten in feinem Schlitzwerk, die Ringe auf dem Flutspiegel und die Sonnennetze im Grunde gaben eine stumme, lockende Musik. Sie sah mit ihren Dunkelaugen in die Wasserspiele und hatte eine Handvoll Weizenähren in ihrer Handfläche fest gepresst. Sie schien jetzt gar nicht zu wissen, was sie trieb und lockte. Wie die Fülle der Goldgabe in ihren Händen schimmerte, auch ihre weiche Wange und ihr lichtes Sommerkleid, das sie längst nur noch halb um die Schultern hatte. Denn die eine blendende, lichte Hand schien geschäftig zu lösen, während die andere im Schatten lag, die volle Gabe an die kleine, lustige Nase hielt und ihr weiches Oval von Wange wie zur Kühlung strich. Dass es Sünden gab, konnte sie nicht mehr auch nur von Ferne ahnen. Ihre Füße sahen aus wie blasse Rosen im Wellenspiel. Sie lachte so zärtlich, wie ein Blütenbaum im Windwehen lacht. Und die Weiden schienen sich zu regen. Denn aus engem Kleide hob sich ein perlmuttschimmernder Hals und aus einem losen Spitzenhemdchen löste sich der zarteste Busen langsam und scheu. Und eine Hast wie ein Fieber ergriff die Schlanke im Schatten vor den Flutwellen und im einsamen Felderfrieden. Sie hatte nicht gesäumt. Die Goldähren waren ins Wasser gefallen und schwammen ziellos bewegt am Rande. Sie hatte längst die weißen Röcke von sich getan. Sie hatte wieder gelacht wie ein Blattflüstern im Winde. Und nun sahen die Schatten der Weidenzweige und die alte Eiche den blühenden Jungleib aus Hemd und Höslein schlüpfen und hörten in den Wellenspielen ein Plätschern und ein Klingen. Und aus den kühlen Wellen, die jetzt nicht aufhörten, hastig zu verstreichen, schien eine rosige Nackte mit dunklen Zöpfen in den Schatten zu ragen. Kichernd schien ein seliges Fräulein in den Glanzlichtern sich wohlzutun. Lachend war der Stirne und der Lippen blinken. Sie griff nach den schwimmenden Ähren. Sie warf sich in die Wellen und tastete frei in der klaren Flut. Sie jauchzte ein wenig. Sie griff nach dem alten Weidenaste, der überhing, und schwenkte sich lustig auf und nieder. Sie plätscherte, dass am Ufer die Fröschlein erwachten, dass die Wellen kamen und wogten am Uferrande. Die Ährenfelder schliefen. Das Dorf schlief im Sommerfrieden. Der alte Pfarrherr schlief daheim vor seiner Goldtasse im Zimmerdunkel. Die Köchin schlief über ihren Wollknäulen. Wer wusste, wo die Pfarrtochter hin verschwunden? Die Sündengedanken lagen im Sommersonntagsfrieden und schliefen. Draußen im Weidenteich stand eine perlmuttschimmernde Eva mitten im kühlen Wasser und jauchzte leise. Ende von Abschnitt 6.